Die Israeliten taten jedoch aufs Neue, was Jahwe missfiel, Ehud war nämlich gestorben. Da verkaufte sie Jahwe in die Gewalt Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor regierte. Sein Feldherr aber war Sisera, dieser wohnte im Haroset der Heiden. Da schrien die Israeliten zu Jahwe um Hilfe. Er besaß nämlich 900 eiserne Wagen und er bedrückte die Israeliten gewaltig, 20 Jahre lang. Und Deborah, eine Prophetin, das Weib Lapidots, die sprach Israel zu jener Zeit recht. Und zwar wohnte sie unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim, und die Israeliten pflegten zu ihr hinzugehen, um sich Urteilssprüche zu holen. Die sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinums, aus Kedes in Naphtali rufen und sprach zu ihm, wahrlich. Jahwe, der Gott Israels, gebietet, mache dich auf den Weg, ziehe hin auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann aus den Naphtaliten und den Sebuloniten, dann werde ich Sisera, den Feldherrn Jabins, samt seinen Wagen und seinen Haufen zu dir hin nach dem Bache Kison bringen und werde ihn in deine Gewalt geben. Barak antwortete ihr, wenn du mit mir gehst, will ich gehen, wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Sie erwiderte, ich werde in der Set mit dir gehen, doch wird der Ruhm auf dem Wege, den du gehst, nicht dir zufallen, sondern in eines Weibes Gewalt wird Jahwe Sisera verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedes. Hierauf entbot Barak Sebulon und Naphtali nach Kedes, 10.000 Mann folgten ihm auf dem Fuße hinauf, und auch Deborah zog mit ihm hinauf. Der Keniter Heber aber hatte sich von Kain, von den Nachkommen Hobabs, des Schwiegervaters Moses, getrennt und schlug hin und her sein Zelt auf bis zur Eiche bei Zanaim, das bei Kedes liegt. Als man Sisera meldete, dass Barak, der Sohn Abinums, auf den Berg Tabor gezogen sei, da entbot Sisera alle seine Wagen, 900 eiserne Wagen, und das gesamte Kriegsvolk, das er um sich hatte, aus dem Haroset der Heiden an den Bach Kison. Da sprach Deborah zu Barak, auf! Denn dies ist der Tag, an dem Jahwe Sisera in deine Gewalt gegeben hat, ist doch Jahwe selbst vor dir hier ausgezogen. So stieg denn Barak vom Berge Tabor herab und 10.000 Mann folgten ihm. Da setzte Jahwe Sisera und alle die Wagen und sein ganzes Heer durch scharfes Dreinschlagen vor Barak her in Verwirrung, und Sisera stieg vom Wagen und floh zu Fuße. Barak aber jagte hinter den Wagen und dem Heere her bis zum Haroset der Heiden und das ganze Heer Siseras fiel durch Schwert, und auch nicht einer blieb übrig. Sisera aber war zu Fuße zum Zelte Jaels, des Weibes des Keniters Heber, geflohen, denn zwischen Jabin, dem Könige von Hazor, und dem Hause des Keniters Heber herrschte Friede. Da trat Jael heraus Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, o Heer, kehre ein zu mir, du hast nicht zu fürchten. Da kehrte er zu ihr ein ins Zelt, und sie deckte ihm mit einem Teppich zu. Er aber bat sie, willst du mir nicht ein wenig Wasser zu trinken geben? Ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch und gab ihm zu trinken, sodann deckte sie ihn wieder zu. Hierauf bat er sie, tritt an die Türe des Zeltes, und wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier? So sage, nein. Da ergriff Jael, das Weib Hebers, einen Zeltpflock, nahm den Hammer in die Hand, trat leise an ihn heran und schlug ihm den Pflock durch die Schläfe, so dass er in die Erde eindrang, er war nämlich fest eingeschlafen. Da wurde er ohnmächtig und starb. Da gerade erschien Barak, in der Verfolgung Siseras begriffen. Jael aber trat hinaus ihm entgegen und rief ihm zu, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr eintrat, fand er Sisera tot daliegend, und der Pflock stak noch in seiner Schläfe. So ließ Gott damals Jabin, den König von Kanaan, vor den Israeliten unterliegen. Und die Hand der Israeliten lastete immer schwerer auf Jabin, dem Könige von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten.